Erst nach einer langen Zeit sprach Gott im dritten Jahr der Dürre zu Elia und befahl ihm, sich Ahab zu zeigen, damit Gott wieder Regen schicken könne. Zweiter Elia machte sich sofort auf den Weg zu Ahab, während die Hungersnot in der Stadt Samaria immer schlimmer wurde. Dritter König Ahab rief seinen Verwalter Obadja zu sich, der ein treuer Diener Gottes war und tiefe Ehrfurcht vor ihm hatte. Vierter, als Königin Isabel versuchte, alle Propheten Gottes zu töten, rettete Obadja 100 von ihnen, indem er sie in Höhlen versteckte und mit Nahrung versorgte. Fünfter, Ahab schlug Obadja vor, das ganze Land nach Wasserquellen abzusuchen, damit sie Gras für die Pferde und Maultiere fänden und die Tiere nicht töten müssten. Sechster, sie teilten das Land unter sich auf, um es zu durchsuchen, wobei Ahab in die eine Richtung und Obadja in die andere Richtung ging. Siebter, während Obadja unterwegs war, begegnete er plötzlich Elia, er erkannte ihn sofort, verbeugte sich tief und fragte, ob er es wirklich sei. Achter, Elia bestätigte seine Identität und befahl Obadja, zu seinem Herrn Ahab zu gehen und ihm zu sagen, dass Elia da sei. Neunter, Obadja antwortete jedoch voller Angst und fragte, was er verbrochen habe, dass Elia ihn durch diese Nachricht in Lebensgefahr bringen wolle. Zehnter, er erklärte, dass Ahab in jedem Königreich nach Elia gesucht habe und sogar Eide verlangte, wenn man behauptete, Elia sei nicht dort. Elfter, nun sollte Obadja zu Ahab gehen und Elias Ankunft melden, obwohl Ahab ihn schon so lange erfolglos verfolgt hatte. Zwölfter, Obadja befürchtete, dass Gottes Geist Elia an einen unbekannten Ort bringen würde, während er Ahab holte, woraufhin Ahab ihn aus Zorn töten würde. 13. Er fragte Elia, ob er nicht gehört habe, wie er 100 Propheten Gottes vor Isabel gerettet und sie in Höhlen mit Brot und Wasser versorgt habe. 14. Trotzdem verlangte Elia von ihm, Ahab die Nachricht zu bringen, was Obadja als sein sicheres Todesurteil betrachtete. 15. Elia versicherte ihm jedoch feierlich bei dem lebendigen Gott, dem er diente, dass er sich Ahab noch am selben Tag persönlich zeigen werde. 16. Daraufhin ging Obadja zu Ahab und berichtete ihm alles, woraufhin der König Elia entgegenkam. 17. Als Ahab Elia sah, fragte er ihn wütend, ob er derjenige sei, der Israel so viel Unglück gebracht habe. 18. Elia antwortete, dass nicht er das Unglück verursacht habe, sondern Ahab und seine Familie, weil sie Gottes Gebote verlassen hatten und Götzen dienten. 19. Er forderte Ahab auf, das ganze Volk und alle 850 falschen Propheten der Isabel auf dem Berg Karmel zu versammeln. 20. Ahab folgte dieser Aufforderung und ließ alle Israeliten sowie die Propheten auf dem Berg Karmel zusammenkommen. 21. Elia trat vor das Volk und fragte sie, wie lange sie noch unentschlossen zwischen zwei Seiten schwanken wollten, doch das Volk blieb still. 22. Dann erklärte Elia, dass er der einzige verbliebene Prophet Gottes sei, während die Propheten Baals eine große Menge von 450 Männern bildeten. 23. Er schlug vor, zwei Stiere vorzubereiten, wobei jede Seite ein Opfer auf Holz legen sollte, ohne jedoch selbst ein Feuer zu entzünden. 24. Sie sollten ihre Götter anrufen und er würde Jahwe anrufen, der Gott, der mit Feuer antwortete, sollte als der wahre Gott anerkannt werden. 25. Elia sagte den Propheten Baals, dass sie zuerst anfangen sollten, da sie in der Mehrheit waren, aber sie dürften kein Feuer benutzen. 26. Sie bereiteten das Opfer vor und riefen den Namen Baals vom Morgen bis zum Mittag an, aber es gab keine Antwort und keine Reaktion. 27. Am Mittag verspottete Elia sie und sagte, sie sollten lauter rufen, weil ihr Gott vielleicht gerade nachdenke, verreist sei oder schlafe. 28. Daraufhin schrien sie noch lauter und verletzten sich nach ihrem Brauch mit Messern und Speeren, bis das Blut an ihnen herabfloss. 29. Obwohl sie bis zum Abend in Ekstase weitermachten, gab es immer noch keine Stimme, keine Antwort und keine Beachtung durch ihren Gott. 30. Schließlich rief Elia das ganze Volk zu sich und reparierte den Altar Gottes, der zuvor zerstört worden war. 31. Er nahm 12 Steine, die für die 12 Stämme Israels standen, um den Altar im Namen Gottes wieder aufzubauen. 32. Um den Altar herum grub er einen tiefen Graben, der groß genug war, um eine beträchtliche Menge Wasser aufzunehmen. 33. Nachdem er das Holz und das Opfer vorbereitet hatte, befahl er den Leuten, 4 Eimer Wasser über das Brandopfer zu gießen. 34. Er ließ sie diesen Vorgang insgesamt 3-mal wiederholen, bis das Opfer und das Holz vollständig mit Wasser getränkt waren. 35. Das Wasser floss überall um den Altar herum und füllte schließlich sogar den Graben bis zum Rand aus. 36. Zur Zeit des Abendopfers trat Elia vor den Altar und betete zu Gott, damit alle erkennen würden, dass er der wahre Gott in Israel sei. 37. Er flehte Gott an, ihn zu erhören, damit das Volk verstehe, dass Gott ihre Herzen wieder zu sich zurückführen wollte. 38. Da fiel plötzlich Feuer von Gott herab und verzehrte das Opfer, das Holz, die Steine und sogar das Wasser im Graben. 39. Als das Volk dies sah, fielen sie voller Ehrfurcht auf ihr Gesicht und riefen laut, dass Jahwe der wahre Gott sei. 40. Elia befahl ihnen, die Propheten Baals festzunehmen, und er ließ sie alle am Bach Kishon töten, damit keiner von ihnen entkommen konnte. 41. Danach sagte Elia zu Ahab, dass er nun essen und trinken könne, weil er bereits das Rauschen eines gewaltigen Regens höre. 42. Während Ahab zum Essen ging, stieg Elia auf den Gipfel des Berges Karmel, beugte sich tief zur Erde und betete intensiv. 43. Er schickte seinen Diener 7-mal los, um auf das Meer zu schauen, bis dieser schließlich beim 7. Mal eine kleine Wolke sah. 44. Als die Wolke so groß wie eine Hand war, ließ Elia Ahab warnen, dass er schnell losfahren müsse, bevor der Regen ihn aufhalte. 45. Innerhalb kurzer Zeit wurde der Himmel schwarz vor Wolken, und ein starker Regen begann, während Ahab nach Jezreel fuhr. 46. Gott gab Elia eine außergewöhnliche Kraft, so dass er seinen Rock gürtete und sogar schneller als Ahabs Wagen bis nach Jezreel lief.